McHugh sieht den Grund des Erfolgs dieser Bücher darin, dass sie ein Vakuum füllten, das in einer immer säkularer werdenden Gesellschaft jenseits der Religion entstand. Keine andere zivile Religion konnte es mit den normalitären Erzählungen der erwähnten Almanache und Ratgeber aufnehmen. Fußnote. Ursprünglich vom Journalisten Jonas Scheible etabliert, nutzen wir diesen Begriff inzwischen sehr häufig für die Beschreibung von Narrativen oder Ideologien, deren Ziel die Herstellung, Abgrenzung und Zementierung einer selbstdefinierten Normalität ist. Ende der Fußnote. Bis heute bestimmen nicht nur in den USA solche Bücher den Markt, die mir erzählen, warum ich bin, wie ich bin und wie ich jemand anderes werden kann. Bücher also, die eine Heldenreise zu meiner ganz individuellen Angelegenheit machen, weil sie die Antagonismen in mir selbst verorten und dabei politische Dimensionen fast gänzlich aussparen. Auch neue Trends wie etwa das Lob der Achtsamkeit können durch diese Brille als entpolitisierende Opiate für die erschöpften Affen gelesen werden. All ihre Erklärungen und Ratschläge haben eines gemeinsam: Sie zielen auf das Individuum ab, nicht auf das System. Individuelle Hebel werden tiefgehend analysiert und adressiert. Systemische Ursachen hingegen werden krass unterschätzt und vernachlässigt. Aber der Überschuss an solchen häufig miteinander konkurrierenden Narrativen der Weltdeutung und Selbstverortung bedeutet deshalb keineswegs, dass tatsächlich wir selbst schuld wären an unserer Enttäuschung und Erschöpfung. Der Konflikt zwischen den Narrativen ist nicht Ergebnis irgendeines persönlichen Fehlverhaltens oder Mangels. Er ist vielmehr der Normalzustand einer Gesellschaft der Singularitäten, wie ein Buch des Soziologen Andreas Reckwitz betitelt ist, also eines Kollektivs aus lauter Individuen mit individuellen Bedürfnissen und Lebensrealitäten. Die Konfliktlinien bilden sich auch immer deutlicher politisch kollektiv ab. Mehrheits- gegen Minderheitsgesellschaften, Marginalisierte gegen Privilegierte, Populisten gegen Demokraten, Medien gegen soziale Medien, Medien gegeneinander. Wer sich heute in den politischen Diskurs begibt, betritt eine sturmumtoste Arena voller Tretminen. Zumindest im Vergleich zu einem früher, als alles noch ziemlich einfach schien und rechts und links, oben und unten klar verteilt waren. Verschiedene Geschichten, die wir uns heute als Gesellschaft erzählen, machen widersprüchliche Resonanzangebote. Erfülle dich selbst, aber unterwerfe dich nicht dem Diktat der Selbstoptimierung. Sei, wer du bist, aber sei auch eine bessere Version von dir. Gönn dir, aber sei achtsam. Du kannst das Klima nicht allein retten, aber sei eine Klimaheldin. Auch vor diesen Widersprüchen flüchten wir in entpolitisierte Erzählungen, die uns individuell eine narrative Vereindeutigung der Welt und die kognitive Vermeidung jedweder Dissonanz erlauben. Interessanterweise bietet die moderne Kultur jedoch in diesen Situationen wenig Trost. Jenseits des Versuchs, selbst diesen Situationen immer wieder mit Steuerungs- und Optimierungsansätzen zu begegnen, gegen den Krebs kämpfen, lebenslanges Lernen und so weiter, fehlen ihr die kulturellen Modelle, Narrative und Haltungen, um mit diesen nicht nur aus der Sicht der betroffenen Subjekte sinnlos erscheinenden Unverfügbarkeiten umzugehen. In früheren Zeiten waren hier die Religionen zur Stelle und haben Instrumente der Kontingenzbewältigung an die Hand gegeben. In den weitgehend säkularen Kulturen der Gegenwart bleibt den Subjekten häufig nicht viel mehr übrig, als mehr oder minder verzweifelt das Scheitern ihrer Lebensplanung festzustellen oder in Umgehung der eigenen Ohnmacht den Weg der Projektion einzuschlagen, indem ein angeblich Verantwortlicher für die persönliche Misere identifiziert wird, was einen Nährboden für Verschwörungstheorien bildet.